Der Liebesbrief von Dante Gabriel Rossetti. Aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Liebesbrief von Dante Gabriel Rossetti. Von ihrer Hand erwärmt und ganz von ihr durchatmet, da beim Schreiben sie sich dicht zu dir herniederbog und ihr Gesicht allmählich röter glühte über dir. Von ihrem Sein erfülltes Blatt Papier, anstelle ihres Auges, das sonst Licht von dem Verschwiegenen des Innern spricht, enthülle du nun ihre Seele mir. Gern hätt ich sie belauscht, wenn dann und wann bei einem rückhaltloseren Erguss sie ihre Brust genähert deinem Rand, wenn sie aufblickend in die Ferne sann und dort im magischen Zusammenfluss der Seelen ihrer Liebe Ausdruck fand. Ende von Der Liebesbrief von Dante Gabriel Rossetti.